Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister soll zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Nächste Woche geht's los, dann müssen wir höchste Leistung abliefern. Ah, und um die Zeit bis zum Start des Turniers noch zu nutzen, wollen wir jetzt noch was lernen. Zum Beispiel das richtige Timing auf dem Feld. Ach Olli, gut, dass du da bist. Horsoy, kannst du bitte dem Manuel nochmal erklären, wie man hält wie ein Titan? Ach, das wird er nicht schaffen. Da muss man schon der Titan sein. Alles andere ist nur die Kopie. Da muss der Ball die Beute sein. Dann muss man instinktiv wie ein Löwe fokussieren, springen, so beißen. Ich kenne nur einen, der das kann und das bin ich. Ja, ach, Kahn kommt nicht umsonst von Können. Ja, Olli, aber nicht das Kahn mit Haar. Ach, scheiß auf das Haar. Beim BH kommt es schließlich auch nicht auf das H an, sondern auf das B. Das stimmt schon, aber so, keiner ist perfekt, ne? Keiner? Sagen wir lieber fast keiner. Soweit ich weiß, ist nur ein Torwart in diesem Raum Weltmeister. Manuel, wir wissen jetzt alle seit der Cola-Werbung, dass du reden kannst wie eine Frau. Das musst du uns nicht immer beweisen. Ach, war ja nicht mal Cola, war ja Cola Zero. Also null. Ja, das passt. Als ich noch gespielt habe, waren immer null im Tor. Heute steht die Null im Tor. Also Olli, ehrlich gesagt finde ich es schon ein bisschen überheblich, was du gerade sagst. Überheblich, überheblich. Ich bin nicht überheblich, ich war bei Bayern. Je suis Jürgi.